Ich hab keine Luft mehr, mir stockt der Atem, wenn ich sehe, was geschieht, es gibt doch keinen Schutz mehr. Und meine Brust zersetzt sich aus Frust der Menschen und die Sucht, wer kriegt nur diesen Schmutz her? Ich hab keine Luft mehr, mir stockt der Atem, wenn ich sehe, was geschieht, es gibt doch keinen Schutz mehr. Und meine Brust zersetzt sich aus Frust der Menschen und die Sucht, wer kriegt nur diesen Schmutz her? Was ist passiert, denn die Lage eskaliert, werden damit konfrontiert, doch wer hat uns ruiniert, bis die ganze Welt erfriert? Ja, das waren wir, stolz sind wir nicht, ach ich scheiß darauf, wer diese Menschen so ein Pack hat, Erfindungen am Start, von wegen für Natur, nur für sich selbst satt. Was geschehen kann, Erdbeben in einem Land, welches arm dran war, und jetzt schaust dir mal an, Menschen kämpfen um ihr Leben und die ganzen Medien reden, von wegen große Hilfe spenden, fickt auf euren Segen. Ihr solltet überlegen, wovon kommen die ganzen Schäden, da hilft euch auch kein Beten, euer Gott hat euch gegeben, was man freien Willen nennt. Was machen wir daraus? Malen uns die Welt aus, löschen uns dann selbst aus. Applaus, Applaus, Menschen seid ihr aufgewacht. Raus, ich will raus, ich ersticke und bin aufgebracht. Ich hab keine Luft mehr, mir stockt der Atem, wenn ich sehe, was geschieht, es gibt doch keinen Schutz mehr. Und meine Brust zersetzt sich aus Frust der Menschen und die Sucht, wer kriegt nur diesen Schmutz her? Ich hab keine Luft mehr, mir stockt der Atem, wenn ich sehe, was geschieht, es gibt doch keinen Schutz mehr. Und meine Brust zersetzt sich aus Frust der Menschen um die Sucht, wer kriegt nur diesen Schmutz her? Was ist passiert? Die Menschen sind mutiert, haltet es für inszeniert, aber keiner hier kapiert, dass die Lage ernst ist, doch die Menschen lernen's nicht. Du trägst zwar ein Herz, aber bist du herzlich? Ich glaub nicht, behindert, sagen unsere Jugendliche, es gibt kranke Menschen, und was sagen diese jungen Wichte? Kein Respekt, keine Bildung in euch, oh ja, ihr seid perfekt, doch könnt nicht anständig Deutsch. Ach, verrecke. Ja, das sagt ihr gerne immer wieder, aber da ist eine Ecke, Gesicht zur Wand, und denk mal lieber nach, was du tagtäglich tust, scheiß auf Deutschrap. Hörst dir an, ist das alles, was du heute kennst? Hör mich an, ich sag das, was du nicht Deutsch nennst. Hör dich an, eine Sprache nur mit Fäusten, den ganzen Leuten Angst machen, yeah, das sind eure Freuden, das ist Deutschland hier. Ich hab keine Luft mehr, mir stockt der Atem, wenn ich sehe, was geschieht, es gibt doch keinen Schutz mehr. Und meine Brust zersetzt sich aus Frust der Menschen und die Sucht, wer kriegt nur diesen Schmutz her? Ich hab keine Luft mehr, mir stockt der Atem, wenn ich sehe, was geschieht, es gibt doch keinen Schutz mehr. Und meine Brust zersetzt sich aus Frust der Menschen und die Sucht, wer kriegt nur diesen Schmutz her? Keine Luft mehr, keine Luft mehr, keine Luft mehr, keine Luft mehr, keine Luft mehr.